1. Das Wort des Herrn ergingen Jeremiah, nach dem König Zedekia ein Delegation, bis die Hände aus Pasture und dem Priester Zephania, zu ihm gesandt hat. 2. Sie beten Jeremiah, den Herrn für Sie zu befragen, die Nebukadnezar, der König von Babylon, die Stadt belagert und Sie auf ein Rettens Wunder hofften. 3. Jeremiah antwortet ihnen jedoch, dass Sie dem König Zedekia ein klare Botschaft übermitteln sollten. 4. Der Herr, der Gott Israels, wirken dit, dass die Waffen der Verteidiger unbrauchbar machen und die feindlichen Truppen direkt in das Zentrum der Stadt führen wird. 5. Klart weiter, dass selbst mit großer Macht und in heftigem Zorn gegen die Bewohner Jerusalems kämpfen wird. 6. Sowohl Menschen als auch Tier in der Stadt sollten durch ein schwer Pestepidemie sterben. 7. Danach wird der Herr den König Zedekia und die Überlebenden von Pest, Hunger und Krieg nach den Losen Nebukadnezar und ihr Todfeind ausliefern. 8. Dem Volk sollte Jeremiah mitteilen, dass der Herr Sie vor die Entscheidung zwischen dem Weg des Lebens und dem Weg des Tod stellt. 9. Wer in der Stadt blieb, wird durch Gewalt oder Krankheit sterben, waren Jeder, der sich den Babylonien ergab, sein Leben retten kon. 10. Die der Herr beschlossen hat, der Stadt Unheil Stadtsiegen zu bringen, sollte Sie dem König von Babylon übergeben und niedergebrannt werden. 11. Und das Königshaus von Juda richtet der Herr die Aufforderung, auf sein Wort zu hören. 12. Ermahnte die nach kommen Davids, taglich vergerechtet Kiet zu sorgen und unterdrückte zu schützen, seinem brennenden Zorn über ihr Bösen Taten zu entgehen. 13. Gott wante sich gegen die Bewohner des Tals und der Ebene, die sich in ihrer vermintlichen Sicherheit für unangreif behielten. 14. Erkundigteren, Sie für ihr Taten zur Rechenschaft zu ziehen und ein Verheerens für zu entfaken, das als in ihrer Umgebung vernichten Word.